erste Mal beim Fenster geht. Ja, nicht auf der Leitung steht Studenten, Lehrbuch mollig freut sich Österreich, Deutschland und der Schweiz. Jeder sucht sein besonderes Glück mit seinem eigenen Fenster drin. Der Rudi jodelt, bis er keicht, er setzt mit Schmäh sein Ziel erreicht. Den Mercedes-Motor lernt, hört den Hanselschatz so gern. Doch im Berner Oberland, weiß ich, wo der Franzl wohnt. Mit dem Alphorn in der Hand, zieht er durch das Oberland. Immer wenn der Franz zum Dirndl geht, mit seinem langen Instrument vom Fenster steht, springt er jede gleich vom Bett heraus und wartet auf den Ohrenschmaus. Wenn er dann das Rohr zum Fenster führt, mit den Tönen an der Mai ihren Herzen rührt, nach dem Alphorn rettet er zu ihr hinauf und schon hört man sein Geschnauf. Das große Glück, sie heißt Vreni, kommt aus Bern und der Franz hat sie so gern. Wenn die beiden bummeln gehen, kann man nur verliebt sie sehen. Ja, das hat das Alphorn geschafft und der Franz mit seiner Gruft. Immer wenn der Franz zum Dirndl geht, mit seinem langen Instrument vom Fenster steht, springt er jede gleich vom Bett heraus und wartet auf den Ohrenschmaus. Dann das Rohr zum Fenster führt, mit den Tönen an der Mai ihr Herz rührt. Nach dem Alphorn klettert er zu ihr hinauf und schon hört man sein Geschnauf. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.